Hallo Toulouse. Und bonjour, en vous. Und natürlich auch herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern da draußen zu den Wahlgesprächen. Hallo Katrin. Ja, hallo Julia. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir hatten jetzt eine etwas längere Pause leider, aber irgendwie ließen sich unsere Kalender nicht in Einklang bringen für einen Aufnahmetermin. Aber jetzt. Ja, bei mir war im Büro viel los. Das hat sich aber zum Glück alles geklärt. Und bei dir war, glaube ich, auch anfangs noch im Büro und dann warst du unterwegs. Und naja, Ja, irgendwie, wie das immer so ist. bleibt zu hoffen, dass zumindest du ein bisschen was zu erzählen hast. Denn viel Stress im Büro bei mir heißt, dass ich wahrscheinlich heute hauptsächlich Zuhörerin bin. Oh je, nein, ja, also mein Stress im Büro hat deutlich nachgelassen und es ist noch eine Woche Urlaub dazwischen gekommen und so. Insofern, Dazwischen gekommen. ja, also im Sinne von Zeit zum Stricken und so. Also insofern, ja, ich glaube, ich war ganz produktiv. Aber bei mir äußert sich tatsächlich Stress im Büro darin, dass ich sonst nicht viel tue, außer mich abends hinzusetzen und zu stricken, weil einfach mehr dann nicht geht. Und dadurch bin ich bei Stress im Büro tatsächlich erstaunlich produktiv abends. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich habe Aber einfach nicht mal dafür Zeit gehabt. Ich bin halt zum Essen nach Hause, habe mich dann noch eine Stunde auf die Couch gesetzt und ja, also selbst in der Stunde, da guckt man sich dann mal seine Nachrichten an oder so und das war's. okay, nein, also ganz so krass war es nicht bei mir. Das hat sich deutlich entspannt. Und außerdem mache ich das tatsächlich gerne auch, um dann, wenn ich wirklich völlig genervt nach Hause komme oder einfach angespannt bin, dann hilft so eine Stunde Stricken einfach auch, also es ist sozusagen mein Yoga, um mich runterzufahren. Also das klappt super. Also da bin ich irgendwie, also das ist, mittlerweile habe ich das echt rausgefunden. Also dieses Rumsitzen und nur auf irgendeinen Monitor starren, auf irgendein Display. Das beruhigt mich nicht so gut, aber wenn ich noch Nadeln in die Hand nehme, das hilft ungemein, dass ich dabei ein bisschen runterfahre. Das geht mir genauso. Das Problem ist nur, wenn ich dabei einschlafe, dann habe ich wenig davon. Also, das stimmt natürlich. Nein, ganz so krass war es nicht bei mir. Also so doll müde war ich dann doch nicht abends. Aber ich Naja. kann ja ganz gut mit wenig Schlaf, insofern klappt das ganz gut. Das heißt, zu den fertigen Projekten mache Fang du ich doch mal an. einen Solo-Auftritt. Yep. Okay. Also, ich habe ja, wenn wir, ich glaube, wenn wir letztes Mal aufgenommen haben, habe ich an den Stinos gestrickt, glaube ich. Die sind fertig geworden, die sind auch schon etwas länger fertig. Der Plan, dann noch ein zweites Paar zuzumachen aus dem Rest in Kindergröße, besteht weiterhin, aber Ist ein Plan. er ist noch ein Plan, genau, über den Planungsstatus noch nicht hinausgekommen. Ja. Dann habe ich relativ spontan noch zum Ausstand in die Elternzeit oder in den Mutterschutz von der Kollegin so ein paar Baby-Chucks gestrickt in einem dunklen Rot. Dazu muss man sagen, also ich hatte die Idee schon länger, weil meine Kollegin einfach sehr Chucks mag und sie und ihr Mann beide ein paar weinrote Chucks haben und sie eben für die quasi Info an die Family, dass sie ein Kind erwarten, das kleinstmögliche Paar Chucks dazu gekauft haben in diesem Rotton und dann eben das Ganze als Foto geschickt haben oder für die Hochzeitseinladung oder irgendwas. Auf jeden Fall hat sie davon erzählt, dass sie diese Chucks haben und ich dachte mir, ich habe noch Wolle in genau diesem Rotton. Das müsste doch eigentlich, und ich hatte schon mal so ein Paar gestrickt für Freunde, die ein Kind bekommen haben und da weiß ich, dass ich so geflucht habe beim Fädenvernähen, weil das super aufwendig war. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt und habe eine andere Anleitung gefunden, die nicht ganz so aufwendig war, was Fädenvernähen angeht. Und habe gesagt, komm, egal, ich mache das jetzt. Und sie ist auch fast ausgerastet vor Freude, als sie die gesehen hat. Das gibt's doch nicht, wie kannst du? Und überhaupt hat sich riesig gefreut und war total begeistert. Und dann auch noch in dem Rot. Ich so, ja, auch noch in dem Rot. Und die hatten auch noch kurz vorher geheiratet. Und dann hat sie halt auch erzählt, dass sie dann gegen Ende der Hochzeitsfeier eben beide ihre roten Chucks angezogen haben Gott. zum Tanzen. Ja, ich meine, sie war hochschwanger, insofern war klar, dass sie nicht lange auf irgendwelchen Absätzen rumläuft. Aber ihr Mann hat dann auch irgendwann in die roten Chucks gewechselt und insofern war das so ein Ding, was sich durchgezogen hat und insofern fand ich das einfach sehr passend und habe mich hingesetzt und das gemacht. Und ich muss sagen, die gefallen mir sehr gut, fast noch besser als das erste Modell, was ich gestrickt habe, einfach weil die Anleitung ein bisschen besser ist und nicht so viele Fäden zu vernähen hatte. Also das war durchaus. Die Designerin heißt Anke Magin, wenn ich meine Notizen richtig lese, ist eine deutsche Designerin, glaube ich. Mir war die Anleitung auf Deutsch, aber ist in meinen Projekten verlinkt. Da alle, die das wissen wollen, finden das da ganz gut wieder, glaube ich. Die Wolle habe ich Aber nicht dran. schon auch ein skurriles Fable, oder? Dass beide dunkelrote Chucks haben? Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären. Ich habe da auch nicht näher nachgefragt. Aber auf jeden Ja. Fall war das irgendwie besonders für die. Und dann dachte ich, ja komm, wenn ich die Wolle schon da habe. Und es hat dann einfach vorher noch gepasst. Und wir hatten ihnen irgendwie Gutscheine vom Drogeriemarkt besorgt, eben als Abschiedsgeschenk, weil wir gesagt haben, bevor wir jetzt irgendwas Blödsinniges kaufen oder das 50. Kleidungsstück oder so, kriegt sie Gutschein für die Drogerie, dann genug Drogeriewaren wird sie kaufen in den nächsten Wochen. Ja, Und wahrscheinlich. die haben wir dann halt in die Gutscheine, haben wir in die Schuhchen gesteckt, also in jeden Schuh einen Gutschein. Das war dann ganz niedlich. Und ja, das war ganz cool. Und die Wolle habe ich nicht dran geschrieben, falls jemand in meinem Projekt sucht. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr ganz sicher, was es ist. Es ist irgendein Zeug aus Mikrofaser, was ich vor Jahren mal extrem günstig in irgendeinem Supermarkt oder in irgendeinem Kaufhaus gekauft habe. Es ist Regia, Schöller und Stahl oder irgendwie so klassisch deutsche Sockenwollfirma. Das habe ich mir gemerkt und das Material ist irgendwas aus Mikrofaser. Viel genauer kann ich es gerade nicht sagen. Ich habe die Wolle auch nicht in meinem Stash. Das sind so Reste von 25 Gramm Knäuelchen irgendwie so. Also das ist nicht wirklich der Rede wert und man braucht ja auch nicht viel dafür. Deswegen ist der Teil Wolle nicht so gepflegt an dem Projekt. Ich hoffe, ihr seht das nach. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so Genau, schlimm. also falls es irgendjemand ganz unbedingt wissen will, schreibt mir eine Nachricht und ich suche dann nochmal nach dem Zettelchen. Der liegt noch irgendwo in meinem Wollschrank. Ich finde ihn dann auch, aber es kann ein bisschen dauern. Genau, das waren so die Stricksachen, die ich fertig gemacht habe. Und dann hatte ich ja, du erinnerst dich vielleicht in Rhinebeck, dieses knallbunte Knäuel von Dragonfly Fibers gekauft. Ich habe das überhaupt nicht mehr richtig vor Augen, muss ich gestehen. Also ich Ja. erinnere, dass wir da beide was gekauft haben und dass deins irgendwie bunt war, aber glaubst du, ich erinnere mich an die Farben? Das macht nichts. Du kannst dann ja das fertige Projekt angucken. Nein, das war ein Knäuel mit einem relativ hohen Rotanteil und dazu aber auch gelb und blau und grün und orange, also so ein bisschen regenbogenmäßig. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist lila. Aber insgesamt schon ein recht hoher Rotanteil. Und eigentlich nicht so ganz meine Farbwelt, aber sie hatten an dem Stand aus eben dieser Färbung, das war die Special-Färbung für Rhinebeck, die sie auf mehrere Qualitäten gefärbt hatten. Und da hatten sie halt ein Teil ausgestellt, das war eben gewebt aus dieser Färbung mit weißer Wolle zusammen. Ich weiß nicht mehr, was Kette und was Schuss war, muss ich gestehen. Ich meine, dass es eine weiße Kette gewesen wäre und dass die bunte Wolle der Schuss war. Ich habe es jetzt genau andersrum gemacht, weil ich nebenbei noch irgendwo so coole Fotos von Pooling gesehen hatte. Also wenn man halt ein Knäuel hat, was relativ symmetrisch gefärbt ist, kann man das ganz cool machen, dass man die Kette eben so aufzieht, dass es Pooling ergibt. Und das habe ich dann, hatte ich so im Hinterkopf und ich wollte ja immer dieses Knäuel verweben, weil ich es ja genau mit dieser Intention, oh, das werde ich verweben, weil zum Stricken ist es mir zu bunt, hatte ich es ja auch schon gekauft. Und ja, und dann waren wir halt eine Woche im Urlaub und ich hatte die ganze Zeit diese Idee im Kopf und saß da halt im Urlaub quasi auf glühenden Kohlen, weil ich dachte, ah, ich will das jetzt endlich anweben. Aber natürlich hatte ich den Webrahmen nicht mitgenommen. Wir waren ja mit dem Zug und der Fähre unterwegs. Das erzähle ich später vielleicht nochmal. Und da ließ sich halt der Webrahmen nicht so gut mit transportieren und deswegen musste ich das halt warten, bis ich zu Hause war. Und dann habe ich tatsächlich aber auch gleich an dem Nachmittag, als ich wieder hier angekommen bin, mein Mann war etwas später wieder da, der hat unterwegs noch einen kleinen Marathonstopp eingelegt. Darf man gar nicht laut sagen. Meinst du das jetzt ernst? Ja. Okay. Also wir waren auf Amrum und nach Amrum fährt man ja über Föhr mit der Fähre. Und an dem Sonntag, wo wir zurückgefahren sind, war auf Föhr Marathon. Und da er ja gerade für längere Läufe als Marathons trainiert, ja, sowas gibt es auch, solche sogenannten Ultraläufe, hätte er sowieso an dem Sonntagmorgen einen Trainingslauf von mindestens 35 Kilometern gebraucht. Und dann meinte er, ja gut, dann kann er auch Dann läuft er 42, halt mal dann eben läuft er halt Marathon. 42 und hat dafür aber gute Verpflegung unterwegs. Weil wenn er alleine läuft, hat er halt nicht immer die Verpflegung, dann muss er alles mit sich rumtragen oder irgendwo Zwischenstationen einplanen oder das so planen, dass er zu Hause vorbeikommt oder was auch immer. Und dann meinte er, dann läuft er halt 42 und hat dafür aber die Verpflegungsstände. Macht er Und halt einen Trainingsmarathon. Ja, macht er halt so einen längeren Trainingslauf, genau. Also wie gesagt, man darf das eigentlich anderen Leuten nicht laut sagen, die froh sind, wenn sie irgendwas. Also ich gehe ja gar nicht joggen, aber ich habe mich damit leider dran gewöhnt. Aber so allen anderen, denen man das erzählt und die froh sind, wenn sie ihre 5 bis 10 oder vielleicht auch mal 20 Kilometer schaffen, die gucken mich immer alle völlig entgeistert an. Also insofern, ja, mein Mann ist da ein bisschen anders als andere. Aber er ist auch sehr konsequent und insofern ist halt in guter Form und dementsprechend passt es schon, wenn er dann als Trainingslauf einen Marathon einschiebt. Aber es passte halt so perfekt und dann bin ich aber schon nach Hause gefahren, weil ich gesagt habe, also ich setze mich jetzt nicht in Föhr in ein Café, weil das Wetter war halt einfach auch ungemütlich und kalt und neblig an dem Tag. Und da habe ich gesagt, also ich setze mich da jetzt nicht 6 Stunden mit dem Koffer in ein Café, bis er dann gelaufen, geduscht und was nicht alles ist und wir wieder auf die Fähre fahren und dann fahre ich Fähre und Zug und sitze noch wieder nur rum. Und da fahre ich doch lieber gleich nach Hause durch, zumal er eh schon eine Fähre morgens um 7 genommen hat, für die ich noch nicht mal aufgewacht bin, so ungefähr. Aber da hätte er sich ja einfach ein bisschen beeilen können mit dem Laufen. Ehrlich mal. Ja, aber wie auch immer, ich bin dann auf jeden Fall deutlich vor ihm zu Hause gewesen. Weil ich einfach durchgefahren bin und gesagt habe, ich mache dafür keinen Stopp. Ich hatte eigentlich vor, mich mit einer zu treffen, die ich hier über Ravelry kenne, die auf Föhr wohnt. Und die sagte dann aber am Tag vorher ab und wegen Magen-Darm und meinte so, hey, keine gute Idee, wenn wir uns morgen treffen. Ich so, nee, nee, lass mal, das brauche ich dann auch nicht. Und deswegen, sonst hätte ich mich mit der halt ein bisschen in den Café gesetzt, dann hätte sich das wenigstens irgendwie gelohnt. Aber ich sag mal, alleine rumsitzen und stricken, muss ich nicht für im Café sitzen, 5 bis 6 Stunden. Also das ist irgendwie Nee. albern. Und deswegen bin ich direkt nach Hause gefahren. Und hatte dann aber Zeit, mit dem Webrahmen rumzupuzzeln, bis mein Mann nach Hause kam. Das stellte sich dann allerdings ziemlich kompliziert raus. Also nicht das Puzzeln an sich, aber dieses Austarieren, wie lang ist nun tatsächlich dieser Farbverlauf, damit es poolt und welchen Abstand brauche ich vom Webrahmen zum Schärpflock und sowas alles. Also das war nicht so ganz trivial. Es hat länger gedauert als gedacht. Ich habe es dann auch irgendwann mittendrin unterbrechen müssen, weil es einfach, weil wir durch waren. Ich so, ich muss jetzt schlafen gehen. Es war irgendwie fast schon Mitternacht oder so. Aber ja, es machte Fortschritte und ich hatte halt vorher alles Mögliche ausgerechnet, wie breit kann ich es machen, damit die Wolle reicht. Und dann passt aber das, was ich ausgerechnet habe, an Länge der Farbwiederholung nicht zu dem, was es dann tatsächlich war, als ich es ausprobiert habe. Und deswegen war meine ganze Berechnung falsch und jetzt habe ich tatsächlich noch Wolle übrig. Oh nein. Ja, aber mal gucken, was ich damit tue. Aber da kann ich ja nochmal irgendwie was machen. Ich bin zuversichtlich, dass mir noch was einfällt damit. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, weil ich ja auch noch vor Augen hatte, dass bei den Two Yous im Podcast gab es ja so einen Winter Weave-Along. Und da war eben an dem Folgewochenende Schluss. Und deswegen war dann klar, okay, wenn ich das mache, muss ich mich auch noch beeilen, weil ich würde es dann ja dann noch einreichen wollen in den Wettbewerb sozusagen. Oder es mit in den Weave-Along packen. Also habe ich tatsächlich Sonntag und Montag das mit dem Kette-Scheren vollbracht und dann angefangen zu weben. Und ich habe tatsächlich dann mittwochs abends fertig gewebt. Das war ziemlich cool. Also es war. Ist jetzt auch nicht so lang geworden, der Schal. Also das eigentlich Gewebte ist einen guten Meter lang, plus die Fransen. Also der ist ein Hauch zu kurz für meinen Geschmack. Aber das ist halt dann durch die Farbe vorgegeben, dass du halt dann entweder einen Meter oder einen anderthalb Meter machst. Und anderthalb Meter plus Fransen fand ich dann doch ein bisschen lang. Und deswegen habe ich es irgendwie dann auf 1 Meter belassen. Und ja, es sieht ziemlich cool aus und alle sind sehr begeistert. Ich hatte ja schon ein paar Fotos auch gezeigt beim Check-in auf Ravelry und habe ziemlich cooles Feedback gekriegt, hatte das Freitag bei der Knit Night auch an und alle so, wow, was ist das denn? Und auch Leute, die nicht handarbeiten, hatten diesen Schal angucken, so, wow, das sieht aber cool aus. Und insofern, also ja, das ist ein ziemlicher Hingucker geworden. Ich bin ganz stolz auf mich. Also schön finde ich ihn, muss ich auch sagen, aber er wäre mir auch ein bisschen zu kurz. Ja, Ich also hatte das das Foto ist. gesehen und dachte so, da ist jetzt keine Schlaufe um den Hals. Nein, nein, es geht nicht, leider. Also das ist ein bisschen doof, aber muss ich mit leben. Aber so ist es ganz cool. Mir ist es also eh meistens im Büro auch zu warm, um ihn dann dick um den Hals zu wickeln. Insofern ist es nicht so schlimm. Ja, muss ich durch und nochmal aufmachen tue ich das Ding jetzt nicht. Nee, Zumal vor allen dann Dingen, wenn geht jetzt die es nicht. Fransen schon dran sind, dann ist ja auch alles Genau, aufgeschnitten, also. es hilft halt nichts. Es geht gerade nicht. So, und als Schussfaden hatte ich handgesponnene Wolle genommen, die ich von eben dieser Frau auf Föhr mal irgendwie im Tausch bekommen hatte. Das ist handgesponnener Polarfuchs, was auch immer das für ein Schaf ist. Keine Ahnung, so ein Blau-Grauton. Ich weiß nicht, ob der auch noch gefärbt ist oder ob das eine Naturfarbe ist. Aber die Wolle war so, so gesponnen, dass ich gesagt habe, die kann ich auf keinen Fall in der Kette unterbringen. Die hast du quasi nur angeguckt, dann ist sie gerissen. Also das war nichts, was man irgendwie in die Kette hätte packen können. Und dann, weil ich aber ein bisschen dunkle Streifen drin haben wollte, habe ich einfach noch anthrazitfarbene Sockenwolle, also ganz klassische Industriesockenwolle da reingepackt, für so ein paar Kontraststreifen. Und das passte ganz gut zusammen und fällt nicht so auf. Also es sieht jetzt nicht störend aus, weil es nochmal andere Wolle ist. Genau, und so habe ich einen pulenden Webschal und ich bin schon in der Überlegung, ob ich noch mehr Knäuel habe, die das können, weil das so gut aussieht. Mal sehen. Genau, aber das ist dann auch mit meinen fertigen Projekten. Also ich habe noch was genäht, da kann ich leider kein Foto von liefern, weil ich es vergessen habe. Das hatte ich auch schon im Check-in erzählt. Eine Kollegin von mir hatte Geburtstag und ich war sozusagen ihre Geburtstagsfee. Und da die sich sehr viel Essen selber mitbringt, steht sie dann mittags meistens an der Mikrowelle und jongliert dann damit im Papierhandtuch, um ihre heiße Tupperdose aus der Mikrowelle zu ziehen und sie dann in die Kantine zu tragen. Und ich hatte zufällig irgendwo auf Pinterest so eine Anleitung gesehen für so Topfhandschuhe, die so eine Form haben wie so ein etwas längeres Osterei, so mit einer Schlaufe für den Daumen und die anderen Finger wie so eine Handpuppe. Und das habe ich ihr dann genäht und da war sie auch total happy. Und dann hatte ich noch relativ viel von dem Stoff davon und habe auch noch ein kleines Täschchen genäht, dass sie das dann auch hübsch tragen kann, wenn sie möchte. Aber ich muss mal gucken, dass ich da noch ein Foto von mache. Da das ja alles für den Büroeinsatz ist, besteht Hoffnung, dass ich das nochmal zu sehen kriege. Denke Ausgeschlossen ich. ist es nicht. Genau. Ja, und ich hätte gerne auch schon von mehr Nähprojekten erzählt, aber ich fürchte, ich komme erst nach dem Podcasten dazu. Aber ich habe schon alles aufgebaut. Also wenn wir fertig sind und ich dann zu Mittag gegessen habe, kann ich auch noch ein bisschen nähen. Plan ist, ein T-Shirt, ein Langarm-Shirt, mal gucken, zu nähen. Ich habe schon zugeschnitten gestern Abend. Das liegt hier ja auch tatsächlich schon seit Februar rum. Und gestern habe ich mich dann dahin dran gesetzt, alles zusammenzubasteln, das Schnittmuster und den Stoff zuzuschneiden. Das muss also gleich nur noch unter die Maschine. Dann will ich für eine Freundin zum Geburtstag eine Schlafmaske nähen. Die hat nachträglich nochmal ein Lehramts, ne, Studium kann man nicht sagen, aber sie ist nochmal sozusagen als Quereinsteiger zum Thema Lehramt gekommen und hat jetzt in 6 Wochen Examen, also doch studiert, hat sie auch nebenbei noch ein bisschen zusätzlich zum Unterrichten. Und die ist jetzt halt in ihrem finalen Examen und ich wollte ihr so ein kleines Überraschungspaket machen mit Dingen, die sie brauchen kann, um sich im Examen da zu entspannen. Und ich dachte mir, irgendwas um die Welt auszusperren, ist vielleicht manchmal auch ganz nett. Sei es nur symbolisch. Ja. Genau, das wollte ich gleich noch basteln. Mal gucken, wie weit ich komme und wann es mich nach draußen zieht, weil das ist ja einer der seltenen Tage, wo ich deutlich besseres Wetter habe als du und das muss ich ja ausnutzen. Hier soll es ab Montag wieder toll werden. Ja, das hoffe ich, dass es noch ein bisschen bleibt. Das wäre sehr cool. Also dieses Wochenende ist richtig toll hier in Hamburg. Also alle sind draußen und die Sonne scheint und es sind 20 Grad und mehr. Also es ist sehr, sehr fein. Also war das bei uns zu Ostern. Nee, da hatten wir Schnee. Also nicht überall, aber da hat es in weiten Teilen des Landes nochmal geschneit. Das war nicht so hübsch. Also in Hamburg hat es geschneit, wir waren aber zum Glück nicht in Hamburg. Insofern haben wir den Schnee gerade verpasst. Ja, ich habe auch Fotos und Videos von meiner Familie bekommen. Die wohnen ja auch in Norddeutschland. Die haben statt Schneemännern Schneehasen gebaut. Einen großen, massiven Schneehasen. Ja, das glaube ich. Na, ich war bei meinen Eltern, da war es also Ostersamstag und Ostermontag relativ gut. Ostersonntag war es allerdings echt gruselig, nass und kalt und irgendwie, aber immerhin kein Schnee mehr. Also das war ein bisschen weiter südlich, insofern Glück gehabt. Wir haben das samstags im Auto verfolgt, als wir morgens hier, also wir hatten einen Mietwagen, sind hier in Hamburg los und wirklich so den Wetterbericht immer wieder gehört und haben gemerkt, okay, wir fahren in die richtige Richtung. Das war schon ganz angenehm. Jawohl. Ja dann, erzähl mal, woran arbeitest du? Also ich bin seit Monaten eigentlich projektmonogam, deswegen gibt es nichts Fertiges und meine Zukunft und meine Gegenwart sind beide von einem Projekt bestimmt. Der berühmte Pulli. Ja. Ich habe schon gelesen, du musst noch mal ran. Ja, ich hatte die Seitenteile, also wie gesagt, ich hatte in letzter Zeit auch wenig Zeit einfach zu stricken. Hab die Seitenteile fertig gehabt und gespannt und dann jetzt auch eingenäht. Ich glaube am letzten Wochenende, ja, über Ostern. Weil das braucht auch ein bisschen Zeit. Ich habe mich da auch ein bisschen tüffelig angestellt. Erstmal falsch rum eingenäht und so eine Geschichten. Naja, jedenfalls hatte ich dann also, dadurch, dass das ja diese zwei schmalen Seitenstreifen sind, die an das Vorder- und Rückteil dran genäht werden, also die sozusagen verbinden an den Seiten, sind das Aber also die vier Nähte. strickst du in die gleiche Richtung wie vorher, dann drückst du oder strickst du die quer? Die stricke ich in die gleiche Richtung. Das Ding ist nur, dass das ja so betonte Nähte Ja, sind, das sprich. genau. Ich war mir nur nicht sicher, ob die quasi gedreht sind. Nee, also die Kanten liegen außen und es ist, also das Vorder- und das Rückteil sind glatt rechts und die Seitenteile sind kraus rechts. Nee, glatt links. Also. Naja, jedenfalls die Innenseite von glatt rechts. Also einfach falsch rum. Reverse Stockinette. Ja, aber wie sagt man denn das auf Deutsch? Ich glaube tatsächlich glatt links. Aber Ja, ich bin auch whatever. gerade nicht sicher. Aber ich habe dich verstanden. Und ich glaube, die meisten Leute, die uns zuhören, auch. Dann hatte ich das also fein säuberlich eingenäht und ich war ganz stolz auf mich. Ich hatte auch schon angefangen, die Fäden unten zu vernähen. Also alles, was sozusagen am unteren Ende war, oben noch nicht, weil da mussten ja noch die Ärmel rein. Deswegen dachte ich, nee, es ist gut, wenn ich die Nähte da fertig habe, dann kann man den Faden besser verstecken. Aber unten, wenn du schon dabei bist, vernähst du gleich schon mal alle Fäden. Super Sache grundsätzlich. Dann ist mein Freund die Tage wiedergekommen. Also ich hatte dann schon mal den Ärmel, glaube ich, angeschlagen, mal wieder. Da hatte ich von Lena ja schon gehört, dass die ein bisschen weit sind und die kamen mir auch sehr weit vor. Also die Maße in der Anleitung sehen vor, dass das am Bündchen, am Ärmel, einen Umfang von 26 Zentimetern hat. Das ist relativ weit. Mein Am was? Freund Am hat. Ärmel unten? Ja. Ja. Das ist ja fast schon Trompetenärmel. Ja. Also, ich meine, ich habe schmale Handgelenke, aber ich glaube, ich komme nur auf sowas wie einen Umfang von unter 20. Also 26 ist aber echt weit. Ja, also mein Freund hat Handgelenke mit einem Umfang von 18 Zentimetern. Er hat relativ schmale Handgelenke. Und deswegen dachte ich auch, nee, also 26 geht auf keinen Fall. Und dann habe ich halt überlegt, naja, peile ich mal so 20 an, weil ich weiß, dass er die Ärmel auch nicht so weit mag. Und naja, habe dann also so ein bisschen hin und her überlegt, habe angeschlagen, habe ein bisschen gestrickt, habe ihn dann, nachdem er hier war, also erstmal habe ich ihn dann das Wams sozusagen überziehen lassen, also den fertig genähten Körper des Pullis und der sitzt körpernah. Das hatte er ja aber auch gewünscht. Wir haben ja diese Fotos angeguckt und auch so ein paar Projekte von dem Pulli und er hat dann immer auf das Foto geguckt und gesagt, ja nee, also bei dem Model, da sitzt das irgendwie so weit. Und das Model hat eine Größe mit genau 2 Inch, also 5 Zentimeter mehr Weite. Er sagt halt immer, ja, aber guck mal, da schlägt da Falten und das ist ja irgendwie weit und ich hätte das gern ein bisschen körpernäher und ich habe halt lange hin und her überlegt und habe gesagt, nee, okay, er weiß eigentlich genau, was er möchte. Er weiß auch, was ein körpernaher Pulli ist. Also machen wir das so, wie er das will. Und dann kam er also die Woche zurück, hat diesen Pullikörper übergezogen und hat gesagt, der ist ja schon körpernah, ne? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einfach aufnehmen, wenn er dir sowas sagt, und es ihm hinterher vorspielen und sagen, du hast vor 3 Wochen gesagt, du hättest es gerne näher am Körper. Nein, das ist ja okay. Also er konnte sich ja auch daran erinnern, dass er gesagt hat, körpernah, aber es war ihm dann doch irgendwie zu körpernah. Okay, oh, ist ein großes Kino. Dann haben wir ein bisschen hin und her überlegt und ich habe dann erst überlegt, ob ich den einfach nochmal wasche und spanne. Aber 5 Zentimeter, also er hat dann gesagt, ja, so 5 Zentimeter mehr wären gut. Ich so, das sind genau die 5 Zentimeter, die das Model auch mehr trägt. Tja. Ich hätte es also einfach nach Anleitungsmaßen stricken sollen. Aber gut, ich habe dann überlegt, ob ich es einfach nur nochmal nass mache und spanne, aber 5 cm mehr rauszublocken, das ist schon eine Menge. Also hängt davon ab, wie viel du vorher schon geblockt hast oder ob du einfach gar nicht geblockt hast und einfach nur glatt hingelegt hast, sozusagen. Nee, ich habe das schon ein bisschen auf Maße gezogen. Na, dann nicht, nee. Also 2, 3 cm, denke ich, sind immer drin, aber 5 ist echt schon eine Menge. Und das Blöde ist ja, wenn der dann nachher doch wieder beim Tragen ein bisschen eingeht, weil ich meine, du kannst ihn natürlich spannen, bis er platzt. Besser nicht. Ja, aber beim Tragen verändert sich das ja doch schon immer noch mal wieder ein Ja, das bisschen. stimmt. Und das ist dann blöd, wenn er dann wieder zurückspringt. Deswegen habe ich mir das gleich geschenkt und habe dann gestern, während ich mit meinem anderen Laptop hier rumgespielt habe und den kaputt gespielt habe, dich auf Ja, meinen du Schoß erwähntest gelegt. das. Während ich also mit dem anderen Laptop beschäftigt war, habe ich dann ganz fleißig die Nähte wieder aufgetrennt. Ich muss mal Ich gucken, ein gucke Teil gerade, der ob mir Fäden meine ist auch noch. Maschenprobe gefällt, deswegen bin ich so wortkarg. Das ist okay. Erzähl weiter. Ich habe geschaut, dass ich die Fäden, soweit es geht, die vernähten Fäden drin lasse. Blöderweise hatte ich natürlich beim Vernähen auch hier und da mal über beide Teile, die ich zusammen genäht habe, drüber vernäht. Da muss ich also nochmal schauen, die sind natürlich auch alle schon abgeschnitten, die Fäden, dass ich da mit dem Häkelhaken die irgendwie wieder reinziehe. Ja. Schön. Ja. Aber ich habe dann auch gleich aufgeribbelt, die Wolle gestern noch eingeweicht, über Nacht getrocknet und ich muss sagen, das funktioniert wirklich gut mit der Wolle. Also ich weiß nicht, ob du den Faden hier jetzt so siehst. Ja, der sieht nicht gestrickt aus, das stimmt. Überhaupt nicht. Also das ist gut wieder rausgegangen. Da war ich Cool. sehr glücklich. Und den Ärmel, da hatte ich ja vielleicht so 10, 12 cm fertig. Den habe ich ihm dann auch nochmal übergestülpt. Und da haben wir auch beide gesagt, nee, also das körpernah ist gut, aber wenn der Pulli dann insgesamt auch diese Mehrweite hat, dann wäre es schon gut, wenn die Ärmel auch noch ein bisschen mehr haben. Das Ja, heißt, das das sieht sonst ist, doof aus, wenn der Pulli ein bisschen weiter ist und der Ärmel so schlauchmäßig sitzt oder Wurstpellenmäßig. Das na, sieht dann ja sehr. da wäre schon ein kleines bisschen Luft gewesen, aber halt nicht viel. Ja, nee. Und dann haben wir das gestern Abend noch ausdiskutiert und hin und her überlegt und angehalten und Kreisformel gewälzt und naja, einfach um zu gucken. Also wir sind jetzt mal vom Idealkreis ausgegangen, ne? Auch wenn natürlich das am Handgelenk eher eine Ellipse ist, aber vom Idealkreis ausgegangen, mal überlegt, wie weit entfernt. Und das war auch bei den Two Use, hatte Ja, ich erinnere Kelly mich. das vor kurzem und das hat echt gut funktioniert. Ich habe halt im Kopf überschlagen und mein Freund hat immer am Taschenrechner mit der Kreisformel rumhantiert und ich dann immer so aus dem Stegreif, ja, das sind dann so ungefähr 6,5 mm, die das Luft hat. Und er so, ja, genau 6,5. So haben wir dann ein bisschen hin und her überlegt und dann habe ich den Ärmel Witzig. auch wieder aufgemacht. Ja, es mehr Strickspaß fürs Geld. Ja, und da die Wolle teuer ist, lohnt sich das. Ja, ist doch gut, dann kannst du lange an der teuren Wolle stricken. Ja, aber ich bin dann auch glücklich, wenn es vorbei ist. Also ich freue mich natürlich, wenn der Pulli fertig ist, weil der wird dann auch einfach perfekt passen. Und das ist auch gut, weil wenn er gut passt, dann trägt er ihn ja auch umso lieber. Aber ja, also ich habe mich auch von dem Gedanken verabschiedet, dass der irgendwann in nächster Zeit fertig wird. Ja, zumal jetzt ja Sommer kommt, da braucht er wahrscheinlich eh keinen warmen Pulli. Ja, also Also nicht so abends oder dringend, so. ja, aber Ja. ist jetzt nicht so dringlich wie in den Wintermonaten. Nein, aber das ist ja jetzt auch kein dicker Wollpulli, ne? Das ist ja nicht so wie der dunkelbraune, den ich gestrickt habe. Stimmt. Also ich Du stricke wirst jetzt dünner. mit 3,5er Nadeln, glaube ich. Oder 4er. Also das ist, natürlich ist der aus Wolle, der Pulli, aber das ist relativ dünn. Okay, ja, das geht doch. Ja. Ja, mit 3,5er Nadeln geht es. Das wird mich also noch eine Weile beschäftigen. Ja, das Das Gute ist, klingt so. ja, das Gute ist für die Seitenteile, ich habe ja die schon gestrickt gehabt. Das heißt, ich habe schon alle Anpassungen für meine Maschenprobe und dergleichen gemacht. Und ich musste jetzt nur davon umarbeiten. Also jedes der Seitenteile 2,5 cm breiter. Das lässt sich ja einfach ausrechnen. Und auch unterm Arm ein bisschen kürzer, sprich, da werde ich einfach 2 Zentimeter vorher aufhören. Ich kann jetzt also ganz stumpf einfach stricken. Und das klingt super entspannt. Das mache ich ja auch gerade. Ich stricke eine Maschenprobe. Ja. Und dann, also ich muss sagen, ich bin nicht ganz projektmonogam gewesen, aber psch. Das wäre Ich jetzt habe. ja auch nicht schlimm, oder? Ich würde Nein. sonst auch eher fragen, ob du krank bist, wenn du nur ein Projekt machst über Monate. Ja, ist eigentlich nicht meine Art sonst, ne? Nee, es ist sehr ungewohnt. Ja, aber am letzten Wochenende hat es mich dann gepackt. Ich habe ja den Never Ending Radiant Club von Hilltop Cloud. Also aus dem habe ich ja auch die Wolle für den Rhinebeck-Pulli gesponnen. Genau, apropos, was macht der eigentlich? Der ist immer noch im Timeout, weil ich jetzt halt mit dem Pulli von meinem Freund beschäftigt bin und weil ich da ja noch nachspinnen wollte. Und ich muss sagen, in den letzten Clublieferungen waren großartige Farben. Also viel Pink, so kaltes Pink, Violett. Also da werde ich Heißt, du definitiv. überlegst, komplett umzustellen, nochmal aufzumachen oder einfach Das. nur die Farben, sozusagen den Never-Ending Gradient in deinen Pullover zu verlagern? Nee, also ich bin auch schon länger, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich den nochmal aufmache, bis aufs Bündchen. Und ich werde, es gibt da so einen mittelblauen, sieht ein bisschen nach graue Wolken, blauer Himmel aus. Ich weiß, welche Farbe du meinst. Den werde ich zum Beispiel rausnehmen, weil ich mit dem von Anfang an nicht glücklich war. Schade, die fand ich Oh. besonders schön, die Farbe. Ja, aber die passt nicht zu den anderen so Nee, das richtig. stimmt, aber mir gefiel die Farbe sehr gut. Ja. Und ich glaube, ein, zwei andere Töne waren auch noch dabei. Es sind relativ viele Brauntöne. Da werde ich, glaube ich, auch einen rausnehmen. Ja, Und ist werde nicht so das richtig dann. deine Farbwelt, das stimmt schon. Also ich finde, insgesamt passt es. Einfach so in der Zusammenstellung mit den Brauntönen auch. Aber es ist im Verhältnis für mich etwas viel braun. Ja, das meinte ich. Also es ist Ja. so doch ein bisschen braun für dich. Ja. Wäre mehr so meine Farbkombi. Ja. Aber du kannst mir gerne auch einen Pulli stricken. Spinnen und stricken, ne? Ja, sehr gerne. Nehme ich auch. Nein, vergiss es. ja, nee. Nee, das ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Vor allen Dingen, weil du ja auch keine Pullis trägst. Ja, das obendrein. Ja. Nee, aber jedenfalls, da bin ich ja immer noch im Club und wie gesagt, im Moment auch total zufrieden mit den Farben, die ja da kommen, auch wenn Daniela. Schlumpfine. Diana. Diana. Oh, wie komme ich denn? Ah, ja, meine Kollegin, meine ehemalige Kollegin. Daniela war letzte Woche da. Jetzt sind alle Daniela. Ach so, ja gut, dass ich nicht Daniela bin. Nein. Also, Schlumpfine hat, glaube ich, auch den Gradient Club und die ist im Moment Ja. nicht so glücklich mit den Farben, was ich total Genau. verstehen kann, weil wir sind ja total gegensätzlich, was Ja, die sie ist Farben mehr auf angeht. meiner Seite des Farbspektrums. Wir haben da Freitagabend, also wir haben uns Freitag bei der Midnight gesehen. Meinte sie auch, dass sie das jetzt wahrscheinlich abbestellt, weil sie findet, sie hat jetzt auch genug davon. Also nicht, sie hat die Schnauze voll, sondern im Sinne von, sie hat jetzt genug Fasern darum liegen. Ja. Ja, man kann aber, wenn man im Club ist, zum Beispiel noch Sachen mit dazu bestellen und dann verringern sich die Versandgebühren, weil natürlich für den Club eh schon Versandgebühren eingerechnet sind. Und das habe ich dann gemacht vor 2 Wochen. Aber ganz, ganz vorsichtig, nicht viel. Ich habe eine Sockenwollmischung bestellt in so Orange. Also es ist ein Gradient, ein symmetrischer Gradient, sprich der Kammzug ist von beiden Seiten gleich gefärbt. Also es fängt von außen jeweils mit Orange an, geht dann über so ein Olivgrün hin zu Moos und ganz dunkles Waldgrün. Ja, es passt jetzt auch mehr zu dem Pullover, den du gerade strickst, als zu deinem sonstigen Farbspektrum. Klingt nach einer Ja. tollen Farbkombi. Ich hätte die gerne. Das Ding ist ja, beim Spinnen mag ich ganz andere Farben als beim Stricken. Ja, auch das erinnere ich dunkel. Es ist so lustig. Du spinnst immer so schöne Farben für mich. Ja, das werden aber wahrscheinlich Socken für meinen Freund. Na gut. Ja, der mag die auch. Der darf. Genau, der hat ja ähnliche Vorlieben. Und ich habe halt, ich wollte diese Socken schon mal ausprobieren und die ist auch, also die Sachen, die Katie von Hilltop Cloud färbt, die sind auch Also zum einen sind die Farben schön und die Fasern sind halt toll. Also die sind null verfilzt oder irgendwas. Die kann man einfach so wegspinnen wie Butter. Ich hatte also diese Sockenwollmischung mir bestellt und es gibt, das ist allerdings industriell, glaube ich, gefärbt und gemischt. Silk Road nennt sich das. Das ist so ein fast ein Regenbogen. Sieben Farben meine ich. Und ich habe den Sample Pack bestellt, weil ich eventuell von ein, zwei Farben mehr bestellen würde für ein bestimmtes Projekt. Also ich habe den Sample Pack bestellt und das ist eine Mischung aus, oh, lass mich lügen, Merino, was ja eigentlich nicht so mein Ding ist, Bambus und Leinen. Und das Leinen macht einen super schönen Effekt hinterher. Ja. Also das habe ich Hast du schon bestellt. angesponnen? Ja, ich habe da nämlich, aber irgendwas war noch dabei. Ich glaube, ich hatte drei Sachen zusätzlich. Ach nee, nur noch ein Tool zum Spinnen, so ein Dingens, womit man die Stärke des Fadens misst. Ah, verstehe. Nicht das zum Rumwickeln, weil dafür muss man halt immer gleich mehr haben, sondern so eins, wo man einfach drauflegt und da sind so Kerben drin. Ja, und dann hat es mich halt letztes Wochenende, als es ankam, es kam auch relativ fix diesmal. Ich war ganz überrascht und natürlich erfreut, dass es vor Ostern noch kam. Hab das dann ausgepackt und weil ich so unzufrieden war mit dem Pulli, habe ich dann einfach direkt angesponnen. Ja. Die Sockenwollmischung. Warum auch nicht? Ja. Also natürlich jetzt auch die ganze Woche über wieder nichts dran gemacht. Es steht jetzt also schon wieder. Aber ich glaube, ich habe ungefähr ein gutes Drittel schon gesponnen vom Kammzug. Es geht also vorwärts. Ja, cool. Ja, und die Farben sind toll. Und es glänzt so. Also Sockenwollmischung, das ist Cheviot. Das ist eine etwas, ja, was heißt, wenn ich jetzt sage, etwas gröbere Wolle, die kratzt nicht. Aber es ist halt, die hat ein bisschen mehr Crimp, ein bisschen mehr Volumen. Und das ist eine Mischung mit, also Cheviot, Superwash, das heißt, das kann theoretisch auch in die Waschmaschine hinterher. Nylon, glaube ich, und Seide. Klingt nicht schlecht. Für Luxusfüße. Ja, ich schmeiß gerade meine Wolle durch die Gegend. ja. Aber ich glaube, es geht. Es ist eine Krone, sie ist nicht weit gerollt, insofern Naja, gut. konnte ich sie relativ schnell wieder aufheben. Aber ich dachte, wenn ich sie liegen lasse und ziehe, dann rollt sie bestimmt durch die Gegend. Ja. Aber was hat es denn mit dieser Kuhne auf sich? Genau, was hat es mit dieser Krone auf sich? Ich war ja im letzten Herbst, Winter irgendwie zum Jahresende noch während des Sabbaticals irgendwann bei der Hamburger Wollfabrik, um Wolle zu kaufen, also Baumwolle zu kaufen, um Handtücher zu weben. Und hatte da ja auch für dich nach Wolle geguckt, aber irgendwie Ja. nicht deine Wunschfarbe gefunden. Und schon gar nicht das, also die Kombination aus Farbe und Material passte ja irgendwie alles nicht. Nee. Und da hatte ich dann in der Restekiste noch eine Kone Leinengarn gefunden, zu der ich nicht so viele Angaben bekommen habe, weil das wohl nichts aus dem Standardprogramm von denen war, sondern irgendein Rest von irgendeiner Sonderanfertigung. Und insofern ist es verzwirnt und ja, keine Ahnung, die Dicke ist schwer zu beschreiben. Ich hatte es irgendwie mal abgewogen, irgendwie 10 Meter abgemacht und die gewogen oder so. Aber ich habe mir jetzt gerade nicht gemerkt, wie viel es ist. Ich könnte es nachlesen. Und es sind irgendwie so 350 Gramm und ich hatte überlegt, mir da einen Top draus zu stecken. Ein schönes, so ein dunkles Braun, also genau meine Farbwelt. Idee war da, ein T-Shirt oder ein Top draus zu machen, je nachdem, wie weit ich komme mit der Wolle. Und ja, da habe ich gerade eine Naschenprobe angefangen und dachte, das ist doch was. Weil ich hatte jetzt keine Lust, an den beiden Tüchern zu stricken. Die sind mir gerade, die brauchen immer so einen Mini-Hauch an Konzentration. Ich dachte mir so, beim Reden heute Morgen bin ich vielleicht doch noch nicht so wach und ausgeschlafen, dass es schlau ist, nebenbei Dinge zu stricken, die einen Hauch Aufmerksamkeit erfordern. Und deswegen dachte ich, ich stricke mal Maschenprobe für meinen Leinengarn und stelle fest, ich stricke heute Morgen sehr ungleichmäßig. Oder das Garn ist ungleichmäßig, das weiß ich noch nicht. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das nicht schon, ob die Nadelstärke nicht schon zu groß ist. Hier mit meinen 3,75 ist es recht löchrig. Aber Aber Leinen sieht, wenn das erstmal verstrickt ist, also wenn das nur verstrickt ist und noch nicht ja, richtig, es sieht doof aus, ich weiß. Es wird hoffentlich besser, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich es nochmal mit einer. Also ich hatte mir schon eine größere Nadel noch dahingelegt, weil ich eigentlich dachte, die Wolle könnte noch eine größere Nadel vertragen. Aber ich glaube, dann wird es sehr. Also ich meine, es ist jetzt schon relativ durchsichtig. Und ich glaube, wenn ich noch größere Nadel nehme, wird es richtig durchsichtig. Deswegen bin ich gerade noch nicht so ganz sicher, in welcher Nadelstärke ich das verstricken will. Aber ich werde gleich einfach mal die Maschenprobe noch verändern. Mal schauen. Ja, weil eigentlich hatte ich noch überlegt, meine Strickjacke dann doch endlich wieder anzufangen, aber irgendwie so wettertechnisch reizt mich gerade heute das Thema wärmere Strickjacke nicht so ganz und ich müsste auch die Maschenprobe tatsächlich nochmal waschen, die zweite, die ich gemacht habe. Also ich habe, was ich diese Woche immerhin abends gemacht habe, ist, was ich schon die ganze Zeit tun wollte, gucken, ob denn im Muster wirklich das stimmt mit Maschenprobe zu Endmaßen, so dass ich ausschließen kann, dass einfach ein Fehler in der Anleitung stecken könnte. Aber das sieht richtig aus. Also wenn ich da die Anzahl der Maschen mit dem aus der Maschenprobe multipliziere, lande ich tatsächlich auch bei den Maßen, die da als finale Maße stehen. Nur leider hat mein Gestrick das nicht ergeben. Das heißt, irgendwie scheine ich in der Maschenprobe komplett anders gestrickt zu haben als dann hinterher in der fertigen Jacke und deswegen hatte ich ja nochmal eine Maschenprobe gemacht und die war zumindest ungewaschen, genauso wie die, die ich zuerst gestrickt habe, ungewaschen. Insofern weiß ich nicht, was auch immer ich da tue, das muss ich mir nochmal näher angucken. Aber dann hättest du doch am besten das ausgezählt von dem angefangenen Strickstück, bevor Ja, du aber es da war gerüppelt ich mir ja hast. nicht so sicher, ob ich nicht doch irgendwie mit den Nadelstärken durcheinander gekommen war oder irgendwas. Also ich war ja vor allem nicht sicher, ob ich irgendwie einfach, weil es war mir eigentlich, also mir war das Gestrick zu eng, was ich da auf den Nadeln hatte. Und deswegen ist es irgendwie alles merkwürdig. Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, diese Jacke ist im Moment noch im Wartezustand darauf, dass ich mich aufraffen kann, mich intensiver mit der Frage der Maschenprobe und der Nadelstärke und so zu beschäftigen. Also da ist nicht viel mehr passiert, also eigentlich fast nichts, um genau zu sein, seit Ende Februar. Ja, dafür habe Da ich, sehe ja. ich auch in deiner näheren Zukunft irgendwie keinen Fortschritt. Auch das würde ich jetzt noch nicht mal sagen. Ich kann durchaus im Sommer auch sowas stricken, aber im Moment hatte ich halt gerade einfach irgendwie das Gefühl, ich möchte da heute, also vor allem heute Morgen war das halt blödsinnig, vor dem Podcasten damit anzufangen. Insofern Aber habe ich mir. weniger wegen des Wetters, sondern einfach, weil du das jetzt schon eine ganze Weile mit dir rumträgst und irgendwie nicht so richtig zufrieden scheinst insgesamt damit. Ja, also ich möchte das eigentlich sehr gerne machen. Es war einfach so, dass ich die geistige Kapazität, also im Januar, Februar, März sowieso schon mal, also Ja. Januar, Februar bis Anfang März schon mal nicht, weil es im Job einfach zu viel war und da fehlte mir in der Freizeit genug geistige Kapazität, um mich damit auseinanderzusetzen und wirklich, also es ist ja was, wo ich auch mal drüber nachdenken muss. Also es reicht ja nicht nur Maschenproben zu zählen, sondern zu gucken, Ja. eben auch, also das, was ich jetzt letzte Woche schon mal zumindest gemacht habe, zu gucken, ist denn wenigstens die Anleitung so, dass sie zur Maschenprobe passt, und das ist sie. Und ich glaube, dann kann ich jetzt auch mich da nochmal mit beschäftigen. Aber das waren halt einfach so Dinge, wo, für die ich einfach den Kopf nicht frei hatte. Und das bringt dann ja auch nichts, sich dahinzusetzen, wenn man geistig nicht aufnimmt, was man da eigentlich tut. Also das habe ich zumindest für mich gemerkt. Das hat wenig Zweck. Wenn ich schon merke, ich kann nicht denken, dann sollte ich es auch nicht versuchen, wenn es denn nicht nötig ist. Also. Und es war ja nicht zwingend erforderlich, an der Jacke zu stricken. Ich hatte ja andere Themen, die mich abgelenkt haben. Zum Beispiel den Breakfast for Dinner. Das ist eine Anleitung von Susanne Sommer, einer Österreicherin. Da hatte ich, ja, bin ich glaube ich mittlerweile auch im dritten Anlauf. Den ersten Anlauf hatte ich mit einer Wolle aus mehreren Garnen und Wollen und Farben kombiniert. Und im ersten Anlauf war ich einfach mit meiner Farbkombi nicht glücklich. Dann habe ich einen zweiten Anlauf gemacht und ja, als ich da vor 4, 5 Wochen da im Februar oder wie lange auch immer das jetzt schon her ist, vielleicht auch 6 Wochen, diesen Waschtag gemacht habe, da habe ich dann ja die Wolle gleich mitgewaschen, weil ich einfach das Gefühl hatte, es färbt ein bisschen an den Fingern. Und ja, dann habe ich es wieder angeschlagen und bin eigentlich auch ganz zufrieden und hatte aber auch das schon beim Check-in oder im Tücher-Kall Thread in der Ravelry-Gruppe geschrieben. Ich finde die Farbkombi recht krass. Ich finde sie eigentlich ganz schön, aber Ich war mir nicht sicher, ob sie nicht doch ein bisschen krass ist. Und das haben dann ja alle online geschrieben, dass sie sie toll finden. Und ich hatte das am Also ich habe Freitag. das noch nicht online geschrieben, aber ich finde die auch schick. Danke. Ich hatte es dann auch Freitag mit zur Knit-Night genommen und es Diana auch noch mal so in Natura vor die Nase gelegt. Und sie meinte auch, nee, sieht gut aus, kannst du machen. Knallt, aber ist nicht zu krass. Und dann, ich habe irgendwie immer das Gefühl, mein Farbempfinden ist nicht so gut. Also andere Leute ziehen drei Knäuel raus und sagen, das ist eine super Kombi. Und ich stehe da immer und denke so, ja, sieht geil aus, aber auf die Idee wäre ich nie gekommen. Also es ist so, ich habe da kein Händchen für. Also wenn, deswegen ist immer so, ja, ich finde, es sieht nicht schlecht aus, aber ich traue mir da nicht sozusagen. Ich traue da meinem Urteil nicht. Und deswegen war ich mir so ein bisschen unsicher. Werde jetzt aber weiter stricken, habe da auch gestern und vorgestern noch ein bisschen dran gestrickt. Und weil ich eben ein bisschen unsicher war, hatte ich das Teil nicht mit in Urlaub nehmen wollen, weil wir eben mit Zug und Fähre unterwegs waren, war das Gepäck ein bisschen limitiert und deswegen wollte ich nicht zu viele Sachen mitnehmen und habe dann gesagt, gut, ein Projekt, von dem ich nicht 100% sicher bin, ob ich es weiter stricke, ist vielleicht nicht so schlau, als einziges Strickprojekt in den Urlaub mitzunehmen und habe dann spontan vor dem Urlaub noch Wolle gewickelt für den Suburban Wrap von Jorge Locatelli. Die Anleitung gab es an dem Wochenende aufgrund des Edinburgh Yarnfests mit irgendwie Einführungsrabatt. Und dann gefiel mir das ganz gut und dann habe ich sie mir gleich gegönnt und habe dann diese beiden Pelzschafknäule, aus denen ich ja, die ich ja auch geribbelt hatte, weil ich mit dem Tuch nicht so glücklich war und auch Angst hatte, dass das rot färbt und gewaschen hatte, habe das genommen und das ist tatsächlich, muss ich sagen, nach dem Waschen auch schön viel weicher geworden. Es ist nicht Kuschelwolle, aber es ist definitiv nicht mehr so kratzig wie vorher und ich hatte ja auch beim Waschen gesehen, wie viel Rot da rauskam und war sehr, sehr froh, dass ich dann das Knäuel nochmal gewaschen habe und nicht erst das verstrickte fertige Teil. Insofern hoffe ich jetzt einfach, dass ich es genug gewaschen habe. Ja, und habe also diese beiden Pelzschafknäule genommen und als drittes dunkelgrau anthrazitfarbenes Merino von der Wollfabrik. Die drei passen von der Stärke ganz gut zusammen. Das ist die Wollfabrikwolle, aus der ich auch meinen Custom Fit Pulli gestrickt habe. Genau, das sieht ganz gut aus. Ich bin da mittlerweile, glaube ich, über der Hälfte von dem Tuch. Das wird ziemlich groß. In der Anleitung steht irgendwas von 55 mal 1,85. Ich würde fast vermuten, dass es länger wird. Also es ist durchaus schon eine kleine Wolldecke auf meinem Schoß, wenn ich da stricke. Wobei ich sowas in letzter Zeit echt toll finde. Also so richtig schön große Schals. Ja, also es ist halt, also 55 finde ich ist dann fast zu schmal dafür, dass es so lang ist. Also es ist, das wäre, Okay. ne, das könnte dann eigentlich noch ein bisschen breiter, aber ich glaube, das wird ziemlich cool zum Einwickeln. Jetzt nicht im Sommer, also das wird vermutlich auch was, was ich eher dann im Herbst nutzen werde. Aber es sieht sehr, sehr cool aus durch dieses helle und dunkle Grau und das Rot dazwischen. Das ist eine sehr, sehr coole Farbkombi. Das sehe sogar ich, dass die Farbkombi cool ist. Hast du davon schon irgendwo ein Foto online? Ja. Habe ich online, habe ich auch eingecheckt und also ich bin deutlich weiter als auf dem Foto. Die Fotos hatte ich auf Amrum gemacht. Find ich ganz cool geworden und ich bin aber mittlerweile halt, glaube ich, echt schon bei Section 10 oder so. Also ein ganzes Stück weiter, weil auf dem Foto bin ich, glaube ich, bei 3 oder 4. Da muss ich ja jetzt einfach mal Ja, nachgucken guck mal nebenbei. nebenbei, genau. Das ist dann im MMM-Thread wahrscheinlich, ne? Genau, oder in meinen Projekten, was du schneller findest. Ich glaube, deine Projekte sind einfacher, weil ich hänge bei Ravelry ein bisschen hinterher und wenn ich da jetzt durch den Thread scrolle, dann Dann verlierst du den verpeile Überblick. ich, genau, dann Ja, verpeile das ich, ist bis nicht wo ich gut, das schon war. stimmt. Aber red ruhig weiter, ich kann ja Ich rede ruhig weiter. hier. Ja, das wäre es soweit, glaube ich, zu meinen Projekten. Muss ich gerade noch mal gucken. Genau, in Planung sind, wie gesagt, Kindersocken und meine Strickjacke. Nähprojekte kommen hoffentlich heute Nachmittag, also die schaffen es nicht mehr in die Aufnahme. Das wäre es dann aber auch soweit mit meinen Projekten. Ja, dann kann ich aus meiner Welt kurz erzählen. Es ist nichts passiert. Ja, du hast noch mehr gearbeitet als ich. Ja, naja, durch das Projekt, das jetzt vor Ostern fertig war, hat sich das so ergeben. Und auch diese Woche war wider Erwarten relativ viel los bei uns im Büro. Ich dachte, es geht erst nächste Woche los, aber nee, es war diese Woche schon spannend. Ja. Naja, manchmal ist das so. Also ich habe auch Ja, nicht aber so. da sieht man ja noch überhaupt nichts vom Rot. Ja, Entschuldigung. Ja, also, Ein bisschen das schon. geht Es so ist nicht. angestrichtes Ja, Brot. das, also, das geht so nicht. Das geht so Das nicht. geht Ja, so du nicht. möchtest Nein. ein, heißt das, du möchtest ein neues Foto? Ja, ich bitte drum. Ich guck mal, das Wetter ist ja ganz gut. Vielleicht kriege ich das gleich hin. Ich gebe mein Bestes. Ja, na, da sieht man ja, also, das nie. Nee, na gut, ich mache dir gleich ein neues Foto. Ich kann es dann aber nicht so malerisch in die Landschaft drapieren, weil die Landschaft ist nicht da. Ja, gut. Irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist immer. Also du musst dann ein Foto ohne Landschaft nehmen. Aber Ja. das kriege ich wohl hin. Mal gucken, was ich gleich so mache. Weil es wird langsam auch so groß, dass das Fotografieren schwierig wird, muss ich sagen. Aber egal, mir fällt da schon was ein. Ich bastel gleich mal. Ja, was habe ich sonst noch so gemacht? Genau, also auch nicht so super duper viel, weil einfach im Job noch jede Menge war. Und ja, ich war aber mit meinem Mann eben eine Woche auf Amrum, das hatten wir schon, da waren wir beide noch nicht vorher. Und das war tatsächlich zum Runterkommen nach diesem ganzen Stress im Job, war das echt perfekt. Also Amrum ist eine sehr schöne, sehr ruhige Insel. Klar, um die Jahreszeit wird es überall ruhig sein, außer in den Après-Ski-Gebieten vielleicht. Aber echt angenehm und ich glaube aber auch, dass es da sonst nicht ganz so aufgeregt zugeht. Was witzig ist, da sind mehrere Mutter-Kind-Kliniken. Das heißt, auf der Fähre hatten wir ganz viele Frauen und Kinder und ganz wenig Männer. Es war sehr merkwürdig und es war zum Teil auch etwas anstrengend, weil nicht alle Mütter ihre Kinder wirklich im Griff hatten. Also Ja, warum fahren die wohl zur Kur? ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Also der Zusammenhang war eindeutig, also vielleicht auch nicht ganz, aber vielleicht war es auch böse Unterstellung, aber es wirkte manchmal wirklich so wie, ja, ich glaube, ich weiß, warum die eine Kur brauchen. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir es uns da einfach gut gehen lassen, hatten eine sehr schöne Ferienwohnung. Die war zwar nicht so groß, aber die war top ausgestattet, frisch renoviert in diesem Winter und ja, da war irgendwie alles drin. Da war selbst ein Bügelbrett drin, da war ein Wasserkocher, da war ein Tee, ein Eierkocher, ein Toaster, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Es gab Gartenstühle für den Balkon, das war noch zu kalt. Es gab Gartenstühle für die Dachterrasse. Ja, also ne, keine Waschmaschine und keine Spülmaschine, aber sonst wirklich so ziemlich alles, was man erwarten könnte. Das Geschirr war kein IKEA-Geschirr, sondern Rosenthal-Geschirr. Buch. Ja, das fand ich jetzt für eine Ferienwohnung auch ein bisschen heftig, aber Die sind besser ausgestattet als ich zu Hause. Ich habe keinen Eierkocher. ja, ich auch nicht. Also wie gesagt, diese Ferienwohnung war top ausgestattet. Also wir haben uns da sehr wohl gefühlt, es war sehr bequem. Es gab einen Blu-ray-Player, es gab WLAN und es lagen eine Schublade voller Kerzen und Teelichter, damit man es sich gemütlich machen kann. Und dazu der passende Anzünder. Und also man musste noch nicht mal nach Streichhölzern suchen. Also man merkte, sehr liebevoll ausgestattet. Also sollte jemand für eine Zwei-Personen-Ferienwohnung auf Amrum einen Tipp brauchen, meldet euch. Kann ich sehr empfehlen. Die liegt direkt am Fähranleger. Das heißt, wir hatten vom Frühstückstisch bestes Kino, weil immer schön morgens um 9:30 die Fähre gefahren ist. Das heißt, wir konnten immer beim Frühstück die Fähre beobachten und die Leute, die hingehetzt sind oder runtergestürmt sind. Und ja, wir hatten einen ganz schnellen Weg zur Fähre. Das war ganz angenehm. Und im Sommer ist es da wahrscheinlich ein bisschen wuseliger, aber so jetzt im Winter war das sehr angenehm. Wir sind viel draußen gewesen, viel spazieren gegangen und haben einfach ansonsten es uns gut gehen lassen und gechillt, sehr lecker gegessen und ich habe für mich eine neue Pizzasorte entdeckt, die wirst du wahrscheinlich nicht mögen, aber ich fand sie sehr genial. Pizza mit Birne und Gorgonzola. Ich dachte, es muss irgendwas mit Blauschimmelkäse zu tun haben. Auch. Und was ich auch sehr lecker fand als zweite Kombi, mit Datteln und Speck. Eigentlich hatten die noch Spinat drauf, den konnte ich mir dazu nicht so vorstellen, den habe ich abbestellt und weggelassen, aber diese Blauschimmel-Birnen-Pizza, also das fand ich sehr, sehr lecker auf dieser Tomatensauce. Das habe ich auch seitdem schon zweimal nachgemacht. Also durchaus auch sehr lecker. Lecker Fisch haben wir gegessen, sehr, sehr gut. Und ja, das war insgesamt und irgendwie einen Nachmittag haben wir in der Sauna verbracht, die ziemlich leer war. Also ich glaube, wir waren da, wenn es hochkam, mit 20 Leuten überhaupt. Und also ich meine, es war jetzt auch keine Riesensaunaanlage und aber trotzdem, zwischendurch waren wir irgendwann in einer Sauna zu zweit ganz alleine und im Ruheraum ganz alleine, weil alle anderen zum Aufguss gegangen sind. Und also es war schon ja, irgendwie merkwürdig. Merkwürdig leer, Ist doch aber aber schön. sehr, sehr erholsam dadurch und nicht so anstrengend und nicht so voll. Also das war schön. Ja, schöne Anlage war das. Das gefiel mir gut. Und ja, das waren so die Urlaubserlebnisse. Was habe ich noch? Ansonsten, genau, ich wollte noch, das habe ich aber auch noch nicht geschafft, die Folge von den Shetlands, die ich mit Diana aufgenommen habe, würde ich noch bei uns in den Podcast hochladen. Ich kündige das hier einfach schon mal an, weil Diana ja ihren Podcast aufhört und eben die Folgen dann nicht mehr online verfügbar sein werden. Habe ich gesagt, dann hoste ich diese Folge dann quasi bei uns, damit sie noch weiter verfügbar ist, weil immerhin ist sie ja auch ein halbes Wollgespräch. Damit sie nicht ganz verloren geht, packe ich die noch rein und verlinke das nochmal bei uns in den Shownotes. Und ansonsten hatte ich im Podcasting auf Deutsch, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe ja noch vorgeschlagen, dass wir nach Berlin fahren mit ein paar Leuten zu einem Hörertreffen und da im Museum für europäische Kulturen in die Ausstellung 100% Wolle gehen, die noch bis nächsten Sommer läuft. Also die ist tatsächlich noch irgendwie über ein Jahr. Und wir haben jetzt erstmal ganz grob den 1.7. als Termin ins Auge gefasst, für einen gemeinsamen Ausstellungsbesuch und anschließend gemütliches Yeti-Treffen an irgendeiner Location. Da, also wer noch mit will, meldet sich am besten einfach. Da gibt es einen extra Thread für in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe. Einzelheiten klären wir noch. Wir haben noch keine Uhrzeiten oder sowas ausgemacht, aber ganz grob den 1.7. festgehalten. Sollten sich genug Leute für einen anderen Termin könnt ihr natürlich auch noch einen zweiten Termin organisieren, aber ich hatte erstmal Termine, die mir passen, vorgeschlagen und allen anderen, die Interesse hatten, die sich dann spontan gemeldet hatten, passte der 1.7. davon ganz gut, sodass wir jetzt erstmal den festgehalten haben. Aber wie gesagt, das ist ja kein Grund, nicht noch einen zweiten Termin zu machen. Aber den würde ich dann nicht organisieren, glaube ich. Es reicht ja, wenn ich einen organisiere. Ja, das sind so meine sonstigen Aktivitäten. Damit wären wir durch, oder? Ja, Wenn du ich habe noch nichts weiter. Du Tomatensoße gemacht. hast noch Tomatensauce gemacht. Cool. Tomatensoße. Ja, da hast du letztes Mal schon von geschwärmt und ich wollte sie nachmachen und habe es noch nicht geschafft. Aber vielleicht, in den nächsten Wochenenden kann ich auch vergessen. das brauche ich gar nicht probieren. Ich bin nicht da. Oder habe Naja, Besuch. wir hatten halt was im Ofen gemacht und ich habe dann die Gelegenheit genutzt, dass der Ofen an ist und die Tomaten einfach mit reingeschoben. Ja, das ist doch gut. Sehr Ja. praktisch. Aber ja, das war's. So, manchmal ist das so. Ich gelobe Besserung. Ja, wenn sich Ich das habe jetzt für. alles entspannt bei dir, dann kannst du doch vielleicht auch wieder Ich Dinge habe schon unternehmen. Urlaub eingereicht. Ich bin jetzt jeden Monat mindestens eine halbe Woche weg. Also zum Beispiel, nächstes Wochenende sind wir im Lot unterwegs. Ist es Lenny Lott? Nee, also die Gegend ist die gleiche, aber es ist kein Wollfest. Ah, Oh, okay. siehst du, wir waren. Muss ich doch noch kurz erzählen. Wir waren vor 2 Wochen wieder in der Nähe von Bordeaux bei dem Freund und da in der Nähe wird also ein ganz, ganz kleines Wollfestival stattfinden. Die haben noch nicht mal eine eigene Homepage, das ist eigentlich nur eine Facebook-Gruppe. Und zwar Mitte Juni und es heißt das Festival des betrunkenen Schafes. Das klingt hervorragend. Es gibt Wolle und Wein. Ja, es gibt schlimmere Kombinationen. Ja, naja, dadurch, dass es halt Bordeaux ist, ist in der Nähe Ja, von klar. Saint-Emilion, ist es auch ein relativ bekanntes Gebiet da. Und ja, sie sagen, sie haben halt keine Schafe, aber viel Wein und deswegen machen sie einfach ein Fest für beides. Ja, das klingt super. Ja, da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie einrichten kann. Klingt toll. Ja, mir steckt noch so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gehört habe, im Hinterkopf, dass jemand erzählt hat, dass im November in Barcelona ein Wollfest ist. Und ich so Echt? denke, das wäre doch tatsächlich eigentlich was für einen Wollgespräche-Ausflug, aber Total. Also es gibt ja auch ziemlich günstige Direktflüge von hier aus. ja, von hier vermutlich auch. Also das, Ja. aber das müssen wir vielleicht nochmal offline bisschen durchbrüten, bevor wir da weitere Ja, Gerüchte vor allen Dingen verbreiten. November passt bei mir eigentlich zeitlich auch immer ganz gut. Ja, bei mir ist, glaube ich, November schon schwierig, weil wir zum einen schon ein Chorkonzert da geplant haben an einem Wochenende und an einem anderen Wochenende ist entsprechend noch ein Probenwochenende und damit sind schon zwei Novemberwochenenden weg und mit ein bisschen Pech ist es eins davon. Insofern Das müsste ich mal genauer recherchieren, bevor ich das sage, ich möchte dahin fliegen. Aber ich fand die Idee ziemlich cool. Ich war noch nie in Ja. Barcelona und das wäre doch eigentlich eine ganz coole Idee, wenn ich Ich es schon war nicht nach nämlich auch noch Edinburgh nie geschafft da. habe. Ich habe letztens festgestellt, ich war in Madrid, aber noch nie in Barcelona. Ich glaube, ich war auch noch nie in Madrid. Ich war als Kind Naja, zweimal berufsbedingt halt. irgendwie so an der Costa Brava in irgendeinem Ferienhaus zum Urlaub machen, aber beim ersten Mal war ich 4 und beim zweiten Mal war ich 10 oder so. Aber danach war ich, glaube ich, nicht wieder in Spanien, wenn mich nicht alles Naja, täuscht. wenn es Das danach könnte man geht, noch mal irgendwie. dann war ich auf Mallorca. Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Also insofern, ich war auch noch auf keiner spanischen Insel. Aber ich habe immerhin ein paar Jahre lang in der VHS Spanisch gelernt. Insofern sollte ich das vielleicht noch mal wieder ausgraben, wenn wir Das das habe wirklich ich ins Auge auch. fassen. 1,5 Jahre. Aber ich glaube, da ist nicht mehr viel auszugraben. Ja, ich fand es, also dadurch, dass es recht nah an Französisch ist, verstehen tue ich das relativ gut. Nur das mit dem Sprechen Ja. ist schwierig. Es wird meistens Französisch, wenn es rauskommt. Ja. Aber das macht nichts, die werden uns trotzdem verstehen. Ich denke auch. Nachdem ich mein Jahr in der Bretagne war zum Studium damals und in der Gruppe der ausländischen Studenten, die Hälfte, nein, nicht die Hälfte, also ein Drittel waren Spanier, ein Drittel waren Deutsche und Österreicher und der Rest kam aus dem Rest von Europa. Sodass wir entweder, und in den deutschsprachigen Menschen waren sehr viele Österreicher, also ich kam nach Hause und ich hatte einen leicht österreichischen Akzent und alle fragten, ob ich nur in Frankreich oder in Österreich gewesen wäre. Und die Spanier, die da waren, sprachen halt ein sehr spanisches Französisch, sodass ich am Ende ziemlich gut verstanden habe, auch wenn sie Spanisch miteinander gesprochen haben, weil das Französisch, was sie gesprochen haben, klang ungefähr genauso. Insofern verstehe ich das schon ziemlich gut, aber wenn die nicht zu schnell sind, aber das mit dem Reden, ich weiß nicht. Da müsste ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen. Aber das ist ja durchaus eine Option. Mal sehen. Also, ich recherchiere mal, ob ich an dem Wochenende überhaupt Zeit habe, wo das stattfindet. Ja, mach das mal. Und melde mich dann dazu. Ja. Aber bevor wir jetzt noch weitere Reisepläne entwickeln, sollten wir vielleicht diesen Podcast beenden. Na gut. Na gut, weil ich es bin. Ja, dann, ach so, das ist das Stichwort für mich gewesen, ne? Ja, normal sagst du das. Ich kann auch, aber. ihr findet uns. Oh, ich hoffe, ich erinnere das alles. Also natürlich bei Ravelry, Katrin als Käthe, Kaete, und mich als Julia401. Außerdem haben wir dort einen Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch, der heißt Wollgespräche. bezeichnenderweise Wollgespräche. Dann haben wir unseren Shownotes-Blog unter Wollgespräche mit ae.wordpress.com. Ja. Ich Katrin nicke, was die Zuhörer jetzt nickt. nicht so mitkriegen, aber Julia, ja. Also ja, Wollgespräche.wordpress.com. Jetzt nochmal ganz mit Nachdruck. Dann hat Katrin noch ein weiteres WordPress-Blog, das heißt noch ein Projekt, wo keine Ahnung, was da im Moment so passiert, aber da kann man auch immer mal reingucken. Genau, da ist, zumindest habe ich es im Urlaub geschafft, noch einen Sabbatical-Post nachzureichen. Ah, Ein okay, also oder auch zwei da neuer sogar, genau. Content. Genau, da gibt es neuen Content und ich habe noch diverse Posts in Vorbereitung, weil ich die ganzen Sabbatical-Sachen schon in so Grobformen notiert habe, aber es muss noch ein bisschen ausformuliert werden, dass es auch komplette Sätze sind. Und auch da Ja. fehlte noch die Zeit, aber das kommt. Und dann habe ich noch einen Instagram-Account unter Frau.Neumann. Und ich glaube, das war's dann auch. Ja, das klingt gut. Sehr schön. Ich würde sagen, au revoir Au revoir und und tschüss. tschüss.